ein wunderbarer Name hier auf Erden. Er füllt mit Freud mein Herz und meinen Sinn. Wohl kann ich deshalb missverstanden werden, und doch durch ihn ich mehr als glücklich bin. Er ist so wunderbar, der Name Jesus klingt süßer als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Er ist ein Name über allen Namen, in ihm ist alles uns geschenkt von Gott. In ihm hat Gottes Wort sein Ja und Amen, in ihm ist Sieg im Leben und im Tod. Er ist so wunderbar, der Name Jesus klingt süßer als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Er bringt mir Trost in schweren Prüfungsstunden, wenn's dunkel wird und alles wankt und bricht. Ja, wenn es scheint, als gehe alles unter, schenkt er aufs Neu mir Mut und Zuversicht. Er ist so wunderbar, der Name Jesus klingt süßer als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie. Sein Ruhm ist groß und mehr noch wird er finden. Bald legt mit Macht er alles unter sich. Und wenn einst andere große Namen schwinden, dann strahlt der Name Jesus ewiglich. Er ist so wunderbar, der Name Jesus klingt süßer als die schönste Melodie. In ihm ist Heil und völlige Erlösung. Er schenkt mir Frieden, Ruhe und Harmonie.